2, selbst ist der Mann. Baby, blaue Bentleys und Pelze im Schrank. Frag nicht, wie ich hier gelandet bin. Irgendwann einmal war ich ein ganz normaler Junge und so. 6,50 auf die Stunde und so. Dann hatte ich ne Vision, alles hat gefunkelt und so. Frag mich nicht, wo führt das Ganze hin. 2020, sitz im Bentley, Anwälte sind am Handy, Felgen fancy, immer on the low low, cruise slow mo. Mein Leben ist so Sony Pictures 20th Century. Ich war gefühlt gestern noch an der Uni, vorgestern am Gymnasium. Restgeld zusammengekratzt für Kippen und Solarium. Ein neuer Feind für jeden Schein, den du machst, heißt automatisch, du hast ein Bein im Knast. Free Shindy, Ring am Pinky, Jealous One still Envy, Ponty Pendy. Lösche jeden Tag ein Feuer, Paranoia. Und mein Sohn fragt, warum schreien die Leute so? Ich sag, ich kenn die. What's next? What's next? I gotta get it. I'm not gonna stay fucking down. I'm not. What's next? Give me something else. What can't you do? I can do it. I can do anything. Edelholzrahmen, Brillen, um Mäuler zu stopfen. The most shady, Shindy Baby. Ich will alle meine Re-Re's, Nakey Nakey. Menschen lügen noch, ich ignoriere das meiste davon. Ich bin ein Selfmade-Millionär, was weißt du davon? Schau die Kette an und schäme mich vor dem Kreuz. Wie der Herr schweigt und der Teufel spricht Deutsch. Oh mein Gott, Papi Pop, aka King of Pop. This is why, this is why, this is why I'm hot. Covid in der Luft und ich schließ mein Dach. Bete für den DAX. Alles riecht nach Rose wie ein Muttertag. Wenn ich auftauch, fresh wie ein Blubberbad. Flow, so Filet, so Butterzart. Move, so AG, so Konglomerat. Die ersten 100 Mark waren easy, vielen Dank. Alles weggehauen an einem Tag in Griechenland. Und bis heute nicht bereut, Playboy. Smoke a weed in PJ und pumpe G-Funk. Baby, baby.